Am Eingang vom Hilton begrüßte ihn der Pförtner und übergab Felix die Schlüssel seines Chevrolet. Hinter der Glastür bat die Pappsilhouette des alten Hilton: Seien Sie mein Gast. Im Büro war nur Fräulein Malena anwesend, die Felix Maldonado zuerst nicht kommen sah. Im Moment war sie damit beschäftigt, auf dem Tisch ein Spitzentaschentüchlein zusammenzulegen. Oh. Pardon. Ich weiß, es ist noch früh, aber ich dachte, wir könnten schon mal ein paar Sachen in Angriff nehmen. Auf der Tür von Felix Maldonados fensterlosem Büro stand in schwarzen Lettern: Abteilung für Preisanalysen. Dippel Ing. Felix Maldonado. Malena stand nervös auf, zerknüllte ihr Taschentuch und streckte einen Arm aus, als ob sie mich zurückhalten wolle. Das fand ich sonderbar. Als ich die Tür zu meinem Büro öffnete, spürte ich ein leichtes Zusammenzucken meiner Sekretärin. Verzeihung, welche Sachen wollen wir in Angriff nehmen? Das integrierte Gesamtprogramm und die internationale Indexierung der Rohstoffpreise. Der Akt liegt beim Untersekretär.